Liebe Jungs, liebe Mädchen, hier spricht Nothing is real. Die Radiosendung für die Beatles. Nach lästigen Anrufen meiner letzten Sendung mit Paul McCartney Live mache ich euch heute also eine Sendung Paul McCartney von anderen Bands gespielt. Ich bin auf den Dachboden gekrabbelt und habe Vinylplatten rausgesucht und die werdet ihr jetzt schön verkratzt hören. Vom ersten Wings-Album nach der Beatles-Trennung wird nun ein Song folgen, gespielt von The Minus Five. Er heißt Dear Friend. Dear friend, what's the time? Is this really the borderline? Does it really mean so much to you? Man soll 10 beste Songs eines Künstlers sagen und das fällt einem dann immer schwer. Zu Paul McCartneys Solokarriere gehören Love in Song und Monkberry Moon Delight auf jeden Fall. Hier die Interpretation von kreischendem Jay Hawkins. Das ist der Monkberry Moon Delight macht direkt 1970. Hat er das veröffentlicht und Love in Song ist von Sid Lawrence Orchestra. on a barrel, sipping Mulberry Moonlight. Mulberry Moonlight. I said Mulberry Moonlight. Mulberry, Mulberry Moonlight. Mulberry. Einmal hatte Paul McCartney mit seinen Wings in einem Studio auf einem Boot und auf der Themse ein ganzes Album eingespielt. Aus diesem Album hören wir jetzt die Singer-Songwriterin Barbara Manning. Sie hat Don't Let It Bring You Down davon interpretiert. In 1971 war ich der Einzige in der Klasse, der ein Tonbandgerät hatte, und auf diesem befanden sich gute Songs, unter anderem auch die erste LP von Paul McCartney. Naja, die zweite nach der Beatles-Trennung, da gab es die Wings noch nicht. Ram hieß die Platte, und aus dieser hören wir jetzt zwei Songs. Und zwar von They Might Be Giants mit den zwei Johns hören wir Ram On. Und danach die Single-Auskopplung damals, Uncle Albert von Wim Stolwijk, die ich in Rotterdam erstammt. Es gibt zwei Künstler mit der begnadeten Naivität, die Beatles-Lieder zu interpretieren. Das sind der bereits in der letzten Sendung vorgekommene Klaus Beyer und Daniel Johnston aus den USA. In den USA habe ich Daniel Johnston einst getroffen nach dem Konzert und verabredet, dass er nach Deutschland kam. Das war 1999, kam er das erste Mal nach Deutschland, nach Berlin in die Volksbühne, und von dieser Aufnahme hören wir seine Interpretation von Live and Let Die. Und danach Klaus Beyer, wie er in einem Wohnzimmerkonzert in Berlin Magneto and Titanium Man singt. When I was young and my heart was a broken book, I used to say, live and let live. You know I did, you know I did, you know I did. In this ever-changing world in which we live in, make you give it a cry to live and let die. Live and let die. When I was young, I often thought that a store-bought product had as much to give as any loved one. You know it's true, you know it's true, you know it's true. Then I found that life was a bit more complicated. Makes me give it a try to live and let die. Live and let die. It's really worse to get worse before it gets better. Life's getting better all the time. You know it is, you know it is, you know it is. But I must warn you all a little bit. I'm a walking time bomb to live and let die. Live and let die. Some people say, que sera, good riddance. Have we really fallen that much behind? You think we did, you think we did, you think we did. When any kid growing up in the United States of America, he should give it a try to live and let die. Live and let die. With all your friends and your local contacts, I wonder who can save you now. I wonder who, I wonder who, I wonder who. What if God himself gave up on all of us and decided to destroy all mankind to live and let die? Live and let die. Live and let die. Live and let die. Also nicht nur John Lennon hat nach der Trennung gute Lieder geschrieben, auch Paul McCartney. Und jetzt ein vielleicht nicht so bekanntes, es ist das Lied Magneto and Titanium Man. Magneto und Titanium Man, wir sprachen von dir, Boy, oh, von dir. Was berichtet in dem Überall? Ich war genau stehen hier um Viertel nach drei in der Main Street. Ich konnte es nicht glauben. Magneto und Titanium Man, wir sprachen von dir, Boy, oh, von dir. In dem Überfall, es war genau geschehen, wir auf Viertel nach drei in der Main Street. So ging ich aus. Die roten Cadillac musste ich sehen. So ging ich in die Stadt an den Zeitungsstand und las es über die große Bank in der Main Street. Nun sie war da, ich war weit und nah, ein fünfsterne Kriminal, der brachte diesen Fall. Du, du, du, du, du, du, du, du, du, du. Man lädt die Sprache und die Zeit geht auf und sammelt die Kraft und lauf. Oh no, das ist nicht so. Es hat sich ereignet mit mir, kann nicht so schlimm sein. Magnet und nur Schein, den haben wir nur Trick. Und der Cadillac so schick, wirst du nie mehr gehetzt, bis das Gesetz. Dankeschön. In die Stadt an der Zeitungsstand und ich las es über die große Bank in der Main Street. Und sie war da, ich war zweifelnd nah, ein Fünf-Sterne-Kriminal, der brachte diesen Fall. Du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du. Magnete sprach, nun die Zeit geht rauf und sammelt die Kraft und lauf. Oh no, das ist nicht so. Es hat sich ereignet in mir, kann nicht so schlimm sein. Magnet und nur Schein, den Tango nur Trick und der Cadillac so schick. Jetzt wirst du nie mehr gehetzt, du bist das Gesetz. Yeah. Dankeschön. Und ruckzuck sind wir am Ende der Sendung von Nothing is real und blenden euch aus einen der berühmtesten Songs der Wings, Jet, von Music Minus One. Bis zum nächsten Mal, euer Sir Frank.